In jener Zeit nahm Knechts Wunsch, sich Waldzell und der Magisterwürde sachte zu entziehen, immer mehr Gestalt an. Dennoch zögerte er lange, seinen Freund Tegularius zum Mitwisser seiner Absichten zu machen. Es wäre ihm allzu sehr gegen die Natur gewesen, ihn bis zuletzt blind zu lassen und gewissermaßen hinter seinem Rücken Pläne zu betreiben und Schritte vorzubereiten, deren Folgen ja auch jener würde mitzutragen haben. Womöglich wollte er ihn, ebenso wie Plinio, nicht nur zum Mitwisser, sondern zum wirklichen oder doch eingebildeten Mithelfer und Mittäter machen, da Aktivität jede Lage leichter nehmen hilft. Knechts Gedanken über einen drohenden Niedergang des kastalischen Wesens waren Tegularius natürlich längst bekannt. An sie knüpfte der Magister an, als er entschlossen war, sich dem anderen zu öffnen. Wider sein Erwarten und zu seiner großen Erleichterung nahm Fritz das ihm vertraulich Mitgeteilte nicht tragisch, vielmehr schien ihn die Vorstellung, dass ein Magister seine Würde der Behörde wieder hinwerfe, den Staub Kastaliens von den Füßen schüttle und sich ein Leben nach seinem eigenen Geschmacke wähle, angenehm anzuregen, ja sogar zu belustigen. Ein Gesuch des Magisters an die Behörde musste ausgearbeitet werden, eine Aufstellung und Erläuterung all der Gründe, welche ihm den Rücktritt von seinem Amt nahelegten. Die Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Gesuches sollte hauptsächlich Tegularius' Aufgabe sein. Seinem Freund Plinio teilte er in einem Brief mit: Freund Tegularius ist nun beschäftigt und für das entschädigt, was er durch deine Wiederkehr meint verloren zu haben. Seine Eifersucht ist schon beinahe geheilt und die Arbeit an seiner Aktion für mich und gegen meine Kollegen bekommt ihm gut. Er ist nahezu glücklich. Dass unsere oberste Behörde dem geplanten Gesuch allerdings Folge geben wird, ist völlig unwahrscheinlich. Ja, unmöglich. Aber lassen wir Tegularius seinen Scharfsinn üben. Wir verlieren dadurch nichts als ein wenig Zeit, und die brauche ich ohnehin, um hier alles so geordnet zurückzulassen, dass mein Abgang ohne Schaden für Waldzell erfolgen kann. Du aber musst mir inzwischen drüben bei euch eine Unterkunft und Arbeitsmöglichkeit schaffen, sei es noch so bescheiden. Im Notfall bin ich mit einer Stelle etwa als Musiklehrer zufrieden. Es braucht nur einen Anfang, ein Sprungbrett zu sein. Mein Haus steht dem Freunde offen, antwortete Plinio. Sei bedankt, lieber Plinio. Nur als Gast bin ich nicht zu gebrauchen. Mach dir darum keine Sorgen. Im Übrigen wirst du, wenn du dich erst frei gemacht und deinen Wohnsitz in der Hauptstadt hast, sehr bald eine deiner würdige Berufung bekommen, mindestens als Professor an einer Hochschule. Meine Bedürfnisse sind eher klein. Ich brauche nur ein Zimmerchen und das tägliche Brot, vor allem aber eine Arbeit und Aufgabe als Lehrer und Erzieher. An eine Hochschule denke ich dabei am allerwenigsten. Ich würde ebenso gerne, nein, weit lieber, Hauslehrer bei einem Knaben oder dergleichen. Nun, wenn es so ist, da hätte ich einen Vorschlag zu machen und bitte dich, ihn wenigstens anzuhören und wohlwollend zu prüfen. Vielleicht kannst du ihn annehmen. Dann tätest du auch mir einen Dienst. Du hast mein Leben und mein Haus kennengelernt und weißt, wie es dort steht. Es steht nicht gut, aber es steht besser als seit Jahren. Das Schwierigste ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Sohn. Er ist verwöhnt und vorlaut, auch hat er sich entschieden zur Partei der Mutter geschlagen und mir sind allmählich alle wirksamen Erziehungsmittel aus den Händen gespielt worden. Ich hatte resigniert, aber jetzt habe ich mit deiner Hilfe wieder einigermaßen genesen, doch wieder Hoffnung geschöpft. Du siehst, worauf ich hinaus will. Ich würde mir sehr viel davon versprechen, wenn Tito, der in seiner Schule ohnehin große Schwierigkeiten hat, eine Weile einen Lehrer und Erzieher bekäme, der sich seiner annimmt. Ich danke dir, Plinio. Kein Vorschlag könnte mir willkommener sein. Denn Tito hat gute Gaben von beiden Eltern her. Es fehlt nur die Harmonie dieser Kräfte. Das Verlangen nach dieser Harmonie in ihm zu wecken, vielmehr zu stärken und schließlich bewusst zu machen, soll meine Aufgabe sein. So wusste nun Josef Knecht seine beiden Freunde, jeden in ganz anderer Weise mit seiner Angelegenheit beschäftigt. Von Tito wissen wir, dass er bei einem von Knechts Besuchen den Magister etwas patzig wissen ließ, dass er von ihm nicht mit »du« angeredet zu werden wünsche, da ihn jedermann, auch die Lehrer seiner Schule, mit »sie« ansprechen. Knecht dankte ihm mit großer Höflichkeit und entschuldigte sich. Er erzählte ihm, dass in seiner Provinz die Lehrer zu allen Schülern und Studenten, auch zu längst Erwachsenen, »du« sagten. Nach Tische bat er den Knaben, ein wenig mit ihm auszugehen und ihm etwas von der Stadt zu zeigen. Auf diesem Spaziergang führte ihn Tito auch durch eine stattliche Gasse der Altstadt, wo in beinahe lückenloser Reihe die jahrhundertealten Häuser der vornehmen, begüterten patrizischen Familien standen. Vor einem dieser festen, schmalen und hohen Häuser blieb Tito stehen. »Kennen Sie das? Das hier ist das Wappen der De Signori. Es ist unser altes Stammhaus. 300 Jahre hat es der Familie gehört. Wir aber sitzen in unserem gleichgültigen Allerweltshaus, bloß weil mein Vater nach des Großvaters Tode die Laune gehabt hat, dies schöne, ehrwürdige Stammhaus zu verkaufen und sich ein Modehaus zu bauen. Können Sie so etwas begreifen?« »Ein altes Haus ist eine schöne Sache. Und wenn das Neue daneben gestanden wäre und er die Wahl gehabt hätte, so hätte er doch wohl das Alte behalten. Ja, alte Häuser sind schön und ehrwürdig, zumal ein so schönes wie dieses hier. Aber ein Haus selber zu bauen, ist ebenfalls etwas Schönes. Und wenn ein strebsamer und ehrgeiziger junger Mann die Wahl hat, ob er sich bequem und ergeben in ein fertiges Nest setzen oder sich ein ganz neues bauen wolle, dann kann man ganz wohl verstehen, dass seine Wahl auch auf das Bauen fallen kann. So wie ich Ihren Vater kenne, und ich habe ihn gekannt, als er noch in Ihrem Alter und ein leidenschaftlicher Draufgänger war, hat keinem der Verkauf und Verlust des Hauses so wehgetan wie ihm selber. Er hatte einen schweren Konflikt mit seinem Vater und seiner Familie. Er hat wohl damit der Tradition der Familie, dem Vater, der ganzen Vergangenheit und Abhängigkeit ins Gesicht schlagen und den Krieg ansagen wollen. Wenigstens schien mir das ganz begreiflich. Aber der Mensch ist wunderlich. Und so würde mir auch ein anderer Gedanke gar nicht ganz unwahrscheinlich vorkommen. Der Gedanke, dass der Verkäufer des alten Hauses mit diesem Verkauf gar nicht nur der Familie, sondern vor allem sich selber wehtun wollte. Aber weiter möchte ich mit der psychologischen Deutung nicht gehen. Jedenfalls zeigt die Geschichte mit diesem Hausverkauf eine wie starke Macht der Konflikt zwischen Vätern und Söhnen ist. Dieser Hass, diese in Hass umgeschlagene Liebe. Bei lebhaften und begabten Naturen bleibt dieser Konflikt selten aus. Die Weltgeschichte ist voll von Beispielen. Wenn bei diesem Spaziergange Tito dem Gast seines Vaters aufmerksam und ziemlich willig zuhörte, so zeigte er ihm bei anderen Anlässen doch wieder Ablehnung und Trotz. Er witterte in dem Mann, auf den seine beiden sonst so uneinigen Eltern so viel zu halten schienen, eine Macht, die seiner eigenen verwöhnten Ungebundenheit gefährlich werden könnte, und zeigte sich gelegentlich ausgesprochen unartig. Insgeheim spürte er natürlich auch in seinem unerfahrenen und ein wenig verwilderten Herzen, dass dies ein Mann sei, den man vielleicht sehr lieben und verehren könnte.